El Jihad Mahdi ila Qiyam Sa. Den Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد Eine Sache dürfen wir niemals machen. Das ist ein Riesenfehler bei den meisten Muslimen heute. Sie sagen, ist es eine große Sünde oder eine kleine? Ist es Kufr oder? Es ist Haram. Es ist verboten. Wir machen nicht den Unterschied zwischen großer und kleiner Sünde. In dem Sinne, die großen machen wir nicht, die kleinen machen wir aber. Wir halten uns von allen Sünden fern. Ha? Versteht ihr mich? Wir machen nicht Sünde, wir halten uns fern, was es uns angeht. Aber wenn es sich um einen anderen Muslim angeht, ha? Dann versuchst du ihm eine Entschuldigung zu finden. Verstehst du mich? Wenn du eine Sünde begehst, dann darfst du nicht sagen, naja, vielleicht, du darfst dich nicht entschuldigen. Du musst hart mit dir sein. Wie konntest du das machen? Wie konnte dir das passieren? Schämst du dich nicht? Allah sieht dich. Du musst dich selbst fertig machen. Du musst selbst mit dir abrechnen. An Amr ibn Auf al-Ansari, radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور Der Prophet hat niemals einen Friedensvertrag gebrochen und die Muslime haben es auch nie gebrochen. Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum. Deswegen, den Muslimen ist in unserer Zeit das Wichtigste, den Schirk zu bekämpfen. Dass sie die Munafikin vertreiben. Ja? Dass sie die Mushrikin vertreiben. Außer die Tauba machen und den Weg wieder zu Islam finden, ja, dann wird der Kampf gegen die wahren Kuffar ein Kinderspiel sein. Versteht ihr mich? Deswegen das größte Problem bei den Muslimen, ja, ist der Jahl, ist das Unwissen, der, also die kennen ihre eigene Religion nicht. بل يا مفلقة الجميع ويا منوصة السرور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفلقة الجميع ويا منوصة السرور والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Welcher Vortrag ist das jetzt in Akida? Der sechste? Fünfte? Egal. Khairan, inshallah ta'ala. Wir haben voriges Mal über den Schirk begonnen zu sprechen. Wir haben also die Arten des großen Schirks, also den kleinen und den großen Schirk haben wir erwähnt. Und dann die Arten vom großen Schirk. Dann haben wir erwähnt, inshallah ta'ala, wann der Schirk begonnen hat, das erste Mal. Wenn wir sagen, der Schirk hat begonnen, was kann man daraus verstehen? Das Aslen, also Asl, ist in der Menschheit was? Der Schirk oder der Tauhid? Der Tauhid. Die Kuffar heute wollen uns beibringen, dass es ursprünglich bei den Menschen Schirk ist. Dass die Menschen Götzendiener sind. Ursprünglich. Dann wurden sie Monotheisten durch die Offenbarungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist aber falsch. sondern wir haben gesagt, Adam a.s., der Vater der Menschheit, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auf diese Welt, wie könnte man das sagen, herabgesandt, kann man auch sagen, inshallah wa ta'ala, oder aus dem Paradies herabgesandt, als einen Monotheisten, einen Muwahhid, einen Träger des Tauhids. Danach wurden die Menschen zu Mushrikin, haben begonnen, Schirk zu begehen. Dann haben wir gesagt, zwischen Adam a.s. und Nuh waren alles Muwahhidin, Muslimun, und es gab keinen Schirk. Dann das Volk von Nuh a.s. hat als erstes begonnen, den Schirk zu begehen. Oder nicht? Und die Propheten haben es bekämpft. Dann das zweite Mal, das Volk von Musa a.s., die haben auch den Schirk begangen. Das Volk von Ibrahim a.s. hat Schirk begangen. Und immer kamen die Propheten nur wegen einer Sache. Nicht um den Menschen beizubringen, dass es einen Gott gibt, weil jeder glaubt an Gott. Sondern ihnen den Tauhid beizubringen, dass sie den einen einzigen Gott, Allmächtigen Allah, dass sie ihn keinen anderen Gott beigesellen. Das war der Auftrag der Propheten. Und auf diesen Auftrag haben die Propheten was? Gekämpft mit ihrem eigenen Volk. Dann das Volk, wie gesagt, von Musa a.s., die Benu Israel, als sie gesagt haben, ja Musa, ij'al lana ilahen kema lehum aliha, oh Musa, mach uns einen Gott, so einen, was sie haben. Und als sie einen Gott aus goldenem Kalb gemacht haben, wa'yazan billah, dann das Volk von Isa a.s., die Christen, als der Pauls, also der Paulus, als er ihnen den Götzendienst eingeredet hat, dass das die Religion von Isa war, dass Isa einer von dreien ist, dass er Sohn Gottes ist und so weiter und so weiter. Und andere Schirkiat, die sie haben. Also nicht nur, also dass die Christen sagen, Gott ist einer von drei oder Isa ist Sohn Gottes oder Isa ist Gott selbst, der Uzubillah, oder Maria ist Mutter Gottes. Das sind nicht die einzigen Schirkiat, die Christen haben. Sie haben unzählige Götter, die sie heute anbeten. Zum Beispiel, kennt ihr einen Christen, der nicht sein Horoskop liest? Jeder, der Horoskop liest, er verleugnet Gott. Egal, ob er Christ ist oder eine andere Religion. Jeder, der Horoskop liest, er verleugnet Gott. Wenn er es nur liest als Muslim, wenn ein Muslim den Horoskop nur liest, dann wird sein Gebet 40 Tage nicht angenommen. Wenn er aber das glaubt, was im Horoskop steht, dann ist er ein Kafir. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man atta arrafen, man atta arrafen, fasa'ala, len yukbal salatuhu 40 yawman. Wer einem Arraf ist ein Wahrsager, wer einem Wahrsager kommt und ihn nur fragt, dass du ihn nur fragst, nur so, also, werde ich eine schöne Frau heiraten? Wie viele Kinder werde ich haben? Nur, dass du ihn fragst. Das Gebet wird nicht 40 Tage angenommen. وَمَنْ صَدَّقَهُ فَكَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Und wer ihm glaubt, das, was er sagt, er ist Kafir geworden in das, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde von Allah tabarak ta'ala. Das bedeutet Kafir. Er glaubt nicht an die Offenbarung Allahs, wenn du ihm glaubst. Wie viele heutige Christen glauben an Horoskop? Er schaut, ich bin geboren in diesem Monat, ich bin, was weiß ich, Sternzeichen, Idiot. Und dann schaut er, was ist Liebe heute? Wie wird es heute sein mit der Liebe? Gut. Und dann, oh, er sieht nicht schlecht aus, ich werde mit einer Freundin streiten. Audhubillah. Jeder, der das glaubt, er glaubt nicht an Allah, der war der. Er glaubt nicht an Allahs Tabarak wa ta'ala, was? Vorherbestimmung oder Vorbestimmung. Subhanahu wa ta'ala. Dann, das haben wir alles erwähnt, also nicht das mit Horoskop, aber das kennt ihr schon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass das Kufr ist und Schirk und Unglaube in Allah Tabarak wa ta'ala. Dann der Schirk bei den Arabern, als Amr ibn Luhay, als er den Götzen nach Mekka mitgebracht hat, und mit der Zeit haben die Quraysh, die Quraishiten, da haben immer mehr verschiedene Götter um Kaaba also gestellt, bis es über 300 waren. bis es über 300 verschiedene Götter waren, denen die Mushrikin, die Quraysh, Ibadat gemacht haben. Verschiedene Ibadat. Er kommt zu seinem Götzen, zu diesem falschen Gott und sagt, wenn mein Kind gesund wird, werde ich das und das machen. Er sagt es zu diesem Götzen. Wenn man sie fragt, warum macht sie das, sagt Allah Tabarak wa Ta'ala. Sagen sie, Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten sie nicht an, außer, dass sie uns Allah näher bringen. Genau der gleiche Schirk, wie die heutigen sogenannten Muslime, aber keine Muslime sind, machen. Wir kommen nicht auf sein Grab und reden nicht mit dem Toten im Grab, außer, dass er uns Allah näher bringt. Wir wissen, Allah ist nur einer, Gott ist nur einer, aber er ist ein nahestehender zu Gott, der Baraka Dalla, und wir sprechen mit dem Toten, damit er uns Allah näher bringt. Wir bitten ihn, dass er für uns Schefa macht. Einen Toten bittest du, dass er Schefa für dich macht? Einen Toten, der sich nicht einmal selbst helfen kann. Der gleiche Schirk wie der Schirk von den Mushrikin. Und dann in der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wann begann der Schirk? So richtig. Erstens zur Zeit von Ali radiallahu anhu, als diese Sekte, die Seba'iyye, zum Ali sagten, du bist Gott. Du hast die Eigenschaften Gottes. Ali radiallahu anhu hat sie geschlachtet. Ali ibn Abi Talib hat sie geschlachtet. Dafür. Aber dann kam die extremste Sekte, die es jemals gab in der islamischen Umma. Damals war sie die extremste. Heute die heutige Sekten, die sich dem Islam zuschreiben, sind schlimmer als diese Sekte. Und welche war das? Die Fatimiyun. Die Sekte der Batiniyye. Die Sekte der Batiniyye. Die waren die Fatimiyun, die Fatimiten oder wie man sie nennt. Die haben damals mit Ägypten regiert. Salahuddin Ayyubi. Damals war Palästina, Quds, Jerusalem, war in den Händen von den Christen, von den Kreuzzüglern, also Henry, der Deutsche und wie heißt der Brite? Richard, Hundeherz, ja, Hundeherz. Richard, Hundeherz und Henry, der Deutsche und diese anderen Norweger. Norwegen, das sind die größten Schlechter von Muslimen gewesen damals. Norwegen, Dänemark, alle diese skandinavischen Staaten, die Kreuz auf ihrer Fahne haben. Und Britannien sowieso, mit diesem roten Kreuz auf der weißen Flagge. Nein, die Wikinger waren vorher. Die Wikinger waren schon vorher, schon längst. Aber die Christen, meine ich von denen, die sind alle von oben gekommen. Aus Norwegen ist er gekommen, Muslime in Palästina zu töten. Tausende Kilometer hat er gemacht. Warum? Kampf gegen die Ungläubigen. Also sprich Muslime. 90 Jahre war Palästina in den Händen von Christen, von den Kreuzrittern. 90 Jahre. Jetzt ist Palästina wie viel? 60 Jahre circa in ihren Händen. Also in den Händen von Juden. Damals war sie 90 Jahre. Salahuddin Ayyubi, der auch in einem muslimischen Haus aufgewachsen ist, in einem Haus, sein Onkel, wie war sein Name? Der Onkel, der war ein Krieger, nicht nur ein Krieger, er war ein, also wie heißen diese Kämpfer in der Armee, die auf der höchsten Stufe ein General in der islamischen Armee damals. Sein Name war La hawla wa la quwwata illa billah. Wer hat der Onkel von Salahuddin Ayyubi geheißen, meine Brüder? Singi. Sein Name war so ähnlich, Allahu Akbar. Wieso habe ich das vergessen? Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki war sein Name. Nuruddin Zenki, bei ihm ist Salahuddin Ayyubi aufgewachsen. Die sind eigentlich Kurden. Salahuddin Ayyubi ist Kurde. Und Sheikhul Islam ibn Taymiyyah war auch ein Kurde. Al-Muhim. Nuruddin Zenki, Salahuddin Ayyubi ist bei ihm aufgewachsen. Sein ganzes Leben, Krieg, Kampf. Subhanallah. Der erste Schritt, den er gemacht hat, war nicht, die Christen zu bekämpfen. Weil er wusste, wir haben größere Feinde als Christen und Juden. Das sind die Fatimiyyah. Diese schiitische Sekte, die damals mit Ägypten regiert hat. Er hat zuerst die fertig gemacht und hat sie vertrieben, hat ihnen die Macht entnommen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist diese Sekte, die sagt, also die Fatimiyye, die sagen, es gibt einen Koran von Fatima. Fatima hatte einen extra Koran, das sie versteckt hat von ihrem Vater. Und keine andere kannte, sie kannte diesen Koran, nur Fatima. Und wir, Fatimiyye, haben diesen Koran. Alle anderen sind Ungläubige, wir haben einen... Und das ist was? Das sind noch zwei Drittel dazu auf den Koran, die die anderen haben. Das ist Kufr. Das ist Beleidigung, die beleidigen Allah damit und die beleidigen den Propheten damit. Auf jeden Fall, wie gesagt, Salahuddin Ayyubi hat zuerst die Kuffar, die Batinie von den Schia also bekämpft und erst dann hat er Palästina von den Kreuzrittern befreit. Subhanallah. Heute in unserer Zeit Muslime müssen auf zwei Fronten kämpfen. An einer Seite müssen sie mit den Muschrikin kämpfen. Mit den Muschrikin. Offensichtliche Muschrikin. Die sagen, wir sind zwar Muslime, aber offensichtliche Muschrikin. Schaut euch mal die Videos an von denen, was sie machen und wen sie anbeten. Ob sie Allah anbeten oder den verfluchten Teufel anbeten. La hawla wa la quwwata illa billah. Zweitens, die Munafikin, die sich als Muslime ausgeben, ihren Kufr aber sehr gut verstecken können. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und die dritten sowieso sind die wahren Kuffar von den Muharibin, von den Kriegern. Also die Kuffar, wie ihr wisst, gibt zwei Arten. Die Krieger unter ihnen und die Musalimun, die nichts gegen Muslime haben. Versteht ihr mich? Wenn ich sage, ihr kämpft gegen Kuffar, dann sind das die, die den Islam hassen und die den Islam bekämpfen. Egal auf welche Art und Weise, das sind unsere Feinde. Ja? Und die anderen, die mit uns einen Friedensvertrag haben, die sind sowieso Feinde. Auf jeden Fall, weil die sind Feinde Allahs und dadurch auch unsere Feinde. Aber dieser Friedensvertrag bringt uns dazu, dass wir was? Dass wir uns an diesen Friedensvertrag halten. Der Prophet hat niemals einen Friedensvertrag gebrochen und die Muslime haben es auch nie gebrochen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Deswegen, den Muslimen ist in unserer Zeit das Wichtigste, den Schirk zu bekämpfen. Dass sie die Munafikin vertreiben, dass sie die Mushrikin vertreiben, außer die Tauba machen und den Weg wieder zu Islam finden, dann wird der Kampf gegen die wahren Kuffar ein Kinderspiel sein. Versteht ihr mich? Deswegen das größte Problem bei den Muslimen ist der Jahl, ist das Unwissen, also die kennen ihre eigene Religion nicht. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jetzt, Wallahi, diese ganzen Demonstrationen, die wir jetzt gesehen haben, im Fernsehen, Ägypten, Tunis, Libyen, Jemen, nur, es sind ganz wenige, die sagen, wir wollen Koran und Sunna, wir wollen Scharia. Jeder, der auf die Straße gegangen ist, auch wegen Demokratie oder wegen einem neuen Präsidenten, der mit den alten Gesetzen, egal mit welchem Gesetz, wenn es nicht Gottes Gesetz ist, Allahs Gesetz ist es sowieso ungültig und wer ist nichts wert. Bei Allah Ta'ala und bei uns auch nicht. Jeder, der so auf die Straße gegangen ist, um zu brüllen, halas, er macht das umsonst. Das Einzige, was ich gesehen habe, das einzige Mal, was ich gesehen habe, das richtig ist, war vor ein paar Tagen, als die Brüder in Jordanien auf die Straße gegangen sind. Ja? Welche Brüder waren das? Das waren die Salaf und Salih befolgen. Ja? Was wollten sie? Was war ihre, wie sagt man das, also diese Parole? Ja? Nennt man das Parole, gell? Ja. Ja? Auf der Straße was? Wir wollen, dass Koran regiert und Sunna. Wir wollen nicht dies oder das. Ja? In Ägypten und in Bahrain. Shab yurid iskatu nizam. Das Volk will, also die Gesetzgeber oder das Gesetz, also wie sagt man das, aufheben. Dass sie nicht mehr regieren. Das Volk will, dass diese Regierung nicht mehr regiert. Aber die Brüder in Jordanien haben direkt gesagt: Ashabu yurid tahkimul Quran. Das Volk will, dass der Koran regiert. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das ist ein Beweis, dass diese Leute, inshallah, verstehen, was sie wollen. Aber die anderen, sie wissen nicht, was sie wollen. Es ist zwar, inshallah, das sollte man inshallah ta'ala ausnutzen. Ja? Ständig werdet ihr sehen, immer irgendwo in den Nachrichten, wenn du liest, immer steht irgendwo unten, Europa fürchtet die Islamisten. Europa haben Angst, dass die Islamisten nicht die Chance ergreifen. Ja? Und so weiter und so weiter. لا حول ولا قوة إلا بالله. Sie haben keine Angst von sogenannten Muslimen, die Jahala sind, die Juhal sind, die wissen nicht, was sie wollen. Die haben Angst von denen, die Scharia wollen. Die haben Angst von denen, die Jannah wollen. Ja? Versteht ihr mich? Die sogenannten Muslime, das habe ich vorhin einem Bruder gesagt, es ist nur Frage der Ziffer. Wallahi. Es ist nur Frage, wie viel Geld du ihm anbietest. 10.000? Nein. 100.000? Okay. Ja? Aber einem, der die Religion verstanden hat, einer, der weiß, dass sein Leben hier einige Tage dauert, dann kehrt er wieder zurück zu seinem Herrn, Allah, der Barik Adala, und da gibt es keinen Tod mehr. Die Ewigkeit wartet auf dich. Ihn kannst du nicht kaufen. Ich gebe dir 100.000 Euro. Er sagt zu dir, Allahu Akbar. Du willst mir etwas geben? Kannst du mir etwas geben? Mehr als Allah mir geben kann? La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Sie versuchen dich zu bestechen. Wenn sie sehen, dass das Geld nicht geht, dann bedrohen sie dich. Wir werden dich, wenn sie auch wissen, dass das auch nichts nützt, dann werden sie dich erschießen. Ja? Was ist dann? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das ist eigentlich das, was du wolltest. Ja? Alas, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ein Deal. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa anwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah hat von den Gläubigen ihr Vermögen und ihr Leben gekauft im Tausch für die Jannah, die er ihnen geben wird. Yuqatiluna fi sabilillah. Ha? Fayaqtuluna wa yuqtalun. Sie kämpfen auf Allahs Weg, töten auf diesem Weg und die werden auf diesem Weg getötet. Ha? Alles. Manche Menschen, manche sogenannten Muslime, wenn du in diese Aya sagst, er kann es nicht glauben, dass diese Aya im Koran steht. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Sie kämpfen auf Allahs Weg, töten und werden getötet. Das geht nicht. Ja? Das geht nicht. Wo steht das? Lies mal den Koran, Habibi. Wenn der fragt, wo steht das? Dann ist das ein Beweis, dass er den Koran nicht liest. Ja? Nicht, dass er ihn nicht gelesen hat, sondern er liest ihn nicht. Es ist nicht, ein Muslim liest nicht den Koran in dem Sinne, ich habe den Koran gelesen. Ja. Sondern du musst als Muslim sagen, ich lese den Koran. Immer und immer wieder. Deswegen heißt er auch Koran. Der ständig gelesen wird. Von dem arabischen Wort Qara'a, Yaqra'u. Koranen. Der wird immer gelesen. Immer. Jede Sekunde, 24 Stunden, gibt es jemanden auf dieser Welt, der den Koran liest. Es gibt keine einzige Sekunde, dass du sagst, ah, jetzt liest niemand auf der ganzen Welt den Koran. Das ist unmöglich. Überall auf der ganzen Welt, irgendeine Sekunde, irgendeinen kleinen Moment, gibt es irgendwen, der den Koran liest. Der eine liest ihn, der andere wiederholt ihn, der andere liest ihn im Gebet, der andere liest ihn im Sitzen, der andere liest ihn im Liegen. Ist das erlaubt im Liegen, Koran lesen? Natürlich ist das, wenn du dich auf die Seite legst. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dass wir nicht vom Thema abschweifen. Wir werden inshallah hier noch kurz erwähnen, die Gefährlichkeit. Wieso ist dieser Schirk, der so verbreitet ist, wieso ist er so gefährlich? Ja? Ihr wisst, aber wir werden das inshallah noch erwähnen. Und dann beginnen wir mit Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, die Taten, die den Muslim aus dem Islam rausbringen. Ja? Kann ein Muslim zu einem Kafir werden? Viele glauben, das ist unmöglich. Ich bin ein Muslim, er ist ein Kafir. Nein, das stimmt, Alhamdulillah, du bist ein Muslim, er ist ein Kafir. Ja? Aber ist es möglich, dass du aus dem Islam wieder raustretest, wie du in den Islam reingetreten bist? Natürlich ist das möglich. Du wirst zu einem Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi. O ihr Gläubigen, wer ein Abtrünniger von seiner Religion wird. Man yartadda minkum an dinihi. Derjenige von euch, irtadda murtad, also der die Religion verlässt, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah wird ana, wenn irgendwer von euch, wer den Islam verlässt und murtet wird, Allah wird ein neues Volk bringen, das er liebt und die ihn lieben. Und schon wieder erklärt uns Allah, wie ist diese Gruppe? A'izzatin alal adhillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Die sind erniedrigt also gegenüber den Gläubigen, a'izzatin alal kafirin und sind stolz gegenüber den Ungläubigen. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Sie kämpfen wieder auf Allahs Weg. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Und fürchten also den Tadel der Menschen nicht. Det mennesken kan vel så fyldes i vold. Allahu akbar. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Deswegen werden wir inshallah ta'ala diese Sachen erwähnen mit Allahs tabarik ta'ala. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir diese Nawakidul Islam, die wir jetzt nennen werden inshallah ta'ala, Sheikhul Islam hat hier 10 erwähnt. Warum hat er 10 erwähnt? Obwohl wir wissen, dass es viel mehr Taten gibt, die einen Muslim aus dem Islam rausbringen können. Er hat 10 genannt, bei denen es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Keiner kann kommen und sagen, das ist kein Kufr. Keiner. Weil Koran und Sunna ist so deutlich, dass derjenige, der das macht, ist ein Ungläubiger. Weil die Tat selbst, wenn du sie begehst, hier hat dein Herz damit nichts zu tun. Versteht ihr mich? Jemand kommt und macht Sajda einem falschen Gott, wa ya'zim billah. Er ist wegen der Tat ist er Ungläubiger, ein Ungläubiger geworden. Egal, was in seinem Herzen ist. Wenn er in seinem Herzen verspürt, dass diese Statue, zum Beispiel Buddha, dass er anbetungswürdig ist, dann ist er sowieso ein Kafir, auch wenn er nicht keine Sajda diesen Buddha macht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen hat das Herz hier nichts damit zu tun. Außer bei den Sekten, wie Murjia, die extremen Murjia Jahmiyyah, über die werden wir eines Tages mit Allahs Erlaubnis sprechen. Obwohl es sehr wichtig ist, dass wir über Murjia hier heute reden. Weil diese Sekte Murjia haben sich sehr verbreitet. Sehr schlimm. Viele sind Murjia, sie wissen es gar nicht. Sie wissen es gar nicht. Es gibt einige Gruppe dieser extremen Murjias, ihr habt sie wahrscheinlich getroffen in Moscheen und so. Zum Beispiel bei denen, wenn du irgendwas gegen Allah sagst oder gegen den Propheten, dann sagen sie, das ist kein Kufr, außer er wollte damit Allah beleidigen. Außer er hatte die Nähe, Mohammed zu verleugnen. Nein! Wenn du nur ein Wort gegen Allah sagst oder gegen den Propheten, nur ein Wort, ist das Kufr. Egal, was in deinem Herzen war. Weil wir wissen nicht, was in deinem Herzen ist. Du kommst und sagst, Mohammed, ich glaube, dass dieser Hadith, den er gesagt hat, das ist nicht von Allah, das hat er irgendwie, weil er ein guter Politiker war. Wenn du das nur sagst, bist du ein Ungläubiger geworden. Fertig, das war's. Was in deinem Herzen ist, interessiert mich nicht. Du hast äußerlich den Propheten verleugnet. Ein Wort vom Propheten verleugnet. Und das ist der Nifaq. Allah inshallah ta'ala. Khuturatu shirki wa uqubatuha. Also die Gefahr, wie gefährlich der Schirk ist und was ist die Strafe für den Schirk. Also der Sheikh nennt hier und sagt, an erster Stelle, an Allah la yaghfiruhu, idha mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Allah subhanahu wa ta'ala, an erster Stelle, warum ist der Schirk so gefährlich? An erster Stelle, weil Allah wird dir nicht verzeihen, wenn du mit diesem großen Schirk stirbst. Wenn du mit Schirk, du hast Schirk begangen, wa ya'zim billah, und dann bist du gestorben. Hast keine Tauba gemacht vor deinem Tod. Allah wird dich nicht verzeihen. Allah wird dich dafür bestrafen. Alle anderen Sünden, die weniger sind als Schirk, Allah wird sie, inshallah ta'ala, wird sie verzeihen. Allah wird sie dir verzeihen. Verstehst du mich, Barakallahu? Den Schirk wird er nicht verzeihen. Du wirst wegen dem Schirk ewig in Jahannam sein. Wa ya'zim billah. Das ist die Strafe für den großen Schirk. Ewig in Jahannam. Und du wirst nie wieder rauskommen. Jemand wird sagen, er hat aber gebetet. Er hat Hajj gemacht. Hat er den großen Schirk begangen? Ja, aber wenn er den großen Schirk begangen hat, alle seine Gebete, all sein Hajj, der Dschihad, wo er gegen Kuffar gekämpft hat, seine 20 Ramadane, die er gefastet hat, sind nichts mehr wert wegen diesem Schirk. Er hat Kreuz um seinen Hals gesteckt und ist einmal durch die Marienhilferstraße gelaufen, weil das so modern ist. Halas. Er hat ein Kreuz auf seine Brust gegeben und ist einmal durch Marienhilferstraße spaziert, weil das so cool ist. Alle seine Ibadat, gute Taten sind vernichtet. Nichts gibt's. Wallahi, es gibt solche Leute. Ich nenne euch immer solche Beispiele. Bei manchen von euch, Alhamdulillah, dass das so ist. Bei manchen von euch ist das undenklich, dass du ein Kreuz auf die Brust gibst. Jeder weiß, dass das dass das Kufr ist. Aber es gibt solche Leute. Es gibt solche Leute, wallahi. Ich kenne selber einen, er nennt sich Muslim und so. Er sagt, ich glaube nicht an Kreuz, ich glaube an gar nichts, aber ich trage das, weil das ist modern, das ist so. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Zweite Sache, dass der Kreuz ein Götze ist. Kreuz selber ist ein Götze. Kreuz selber ist ein Zeichen des Schirks. Kreuz selber ist ein Zeichen des Kufrs. Und Kreuz selber ist ein Zeichen der Anbetung des Teufels, des Scheitans. Wir wissen, dass die meisten, also diese Politiker aus USA und so weiter, dass das alles Teufelsanbeter sind. Alle Satanisten. Alle tragen Kreuz. Und dieser Mann, der auf dem Kreuz ist, das ist nicht Isa, das ist nicht Jesus, das ist der Teufel persönlich, den sie anbeten und rufen. Ibadatu Shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sagt Allah tabaraka ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah wird es niemals verzeihen, dass man im Schirk begeht. Wa yaghfiru ma duna dhalika limen yasha. All das, was unter dem Schirk ist, wird Allah demjenigen verzeihen, dem er möchte. Versteht ihr mich? Zum Beispiel, ein Muslim hat Alkohol getrunken. Er hat dagegen gekämpft. Er hat getrunken. Hat es aber nicht geschafft, Tauba zu machen. Was ist eigentlich Tauba? Reue. Was sind die Voraussetzungen, dass Allah deine Tauba annimmt? Drei. Nicht nur Aufrichtigkeit. An erster Stelle. Du musst es bereuen. Was bedeutet bereuen? Es tut dir leid, dass du es gemacht hast. Zweitens, du musst es sofort verlassen. Sofort. Und drittens, du musst die Nähe haben, die Absicht, dass du nie wieder diese Tat machst. Wenn du da so Reue sagst und sagst, oh Allah, ich mache Tauba. Ja? Wie sagen die Türken? Tauba, ja. Tauba, ja Allah. Ja Allah, Tauba. Ja? Wenn du sagst, oh Allah, verzeih mir, ich habe Fehler, verzeih mir meine Sünde. An erster Stelle muss es dir leid tun, dass du es gemacht hast. Zweitens, du musst es sofort verlassen. Ja? Und drittens, du musst die Nähe haben, die Absicht, dass du nie wieder zurückkehrst. Wenn du das so machst, Allah verzeiht dir. Zweifellos, Allah liebt es zu verzeihen. Wenn du ihn so bittest, Allah verzeiht dir. Und stell dir noch vor, du stehst auf und nimmst Abdest in der Nacht. Und dann stellst du dich vor, Allah betest zwei Rekat. Und dann sagst du, Allah, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich gebe meinen Fehler zu. Verzeih mir, du bist der, der verzeiht. فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُ ذُنُوبَ إِلَىٰ أَنْتَ. Es gibt niemanden, der Sünden verzeihen kann, außer dich. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. Deswegen verzeih mir mit einem Verzeihen von dir, O Allah. وَارْحَمْنِي. Und erweise mir deine Gnade. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Du bist wahrlich der, der verzeiht und der die Reue annimmt. Und der gnädig ist. Wenn du das so machst, Allah wird es dir sicher verzeihen. Zweifellos, subhanallah. Nein. Es gibt noch eine vierte Voraussetzung, wenn du jemandem Unrecht getan hast. Also diese drei Voraussetzungen, damit Allah deine Tauba annimmt, ist, wenn du eine Sünde begangen hast, die zwischen dir und zwischen Allah ist. Zwischen dir und zwischen Allah, der Baraka Ta'ala. Aber wenn du jemandem Unrecht getan hast, kommt noch eine vierte Voraussetzung, damit Allah dir verzeiht. Und das ist was? Dass du ihm sein Recht zurückgibst. Du kommst, haust jemanden, nimmst ihm das Geld weg und dann sagst, oh Allah, verzeih mir, ich habe den Bruder Mohammed geschlagen und ihm sein Geld weggenommen. Du musst zuerst dem Mohammed, nicht zuerst, sondern es gibt noch eine vierte Voraussetzung dazu, die kommt, ein vierter Punkt, du musst diesem Bruder Mohammed sein Hak, sein Recht wieder zurückgeben. Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, du hast zum Beispiel eine Sünde begangen, Alkohol hast du getrunken. Und hast es nicht geschafft, Tauba zu machen und stirbst. Wenn du ein Muwahid warst, wenn du dein Tauhid verwirklicht hast, ist es er, dass Allah dir verzeiht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ist es er, dass Allah dir verzeiht? Weil diese eine Tat, diese eine Sünde, die du gemacht hast, und du hast es nicht rechtzeitig geschafft, Tauba zu machen, ist bestimmt nicht, wie sagt man das, schwerer als deine guten Taten, die du in deinem Leben gemacht hast. Dein Hajj. Wer hier Hajj war. Zum Beispiel, du warst im Hajj. Du bist jeden Morgen aufgestanden, hast gebetet. Wenn Mittag war, alle anderen sitzen in der Kantine und essen, du gehst und nützt die Zeit aus. Vielleicht hast du nicht Zeit genug, schnell zu essen und zu beten. Aber du weißt, das Gebet ist wichtiger als das Essen. Alle anderen Arbeiter sitzen in der Kantine und essen in der Pause. Du gehst und betest. Wenn Zeit bleibt, esse ich. Alhamdulillah. Wenn nicht, das Gebet ist wichtiger als Essen. Ja? Dann nach der Arbeit, du schaust schnell, dass du Asr betest, bevor Maghrib eintritt. Halas, du hast gebetet, dann kommt Maghrib. Montag und Donnerstag fastest du. Allah, glaubst du wirklich, dass diese Sünde, die du begangen hast, Ja? Dass die schwerer wird auf der Waage als diese guten Taten, wo du dich wirklich richtig müde gemacht hast. Ja? Deswegen, wieso sagt man, der Dschihad ja, ist die beste Tat, die es gibt? Gibt es bei dieser Sache Meinungsverschiedenheit? Nein, wallah. Nein, wallah. Alle Gelehrten, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu unserer Zeit, sind, es gibt keine Meinungsverschiedenheit. Du wirst nie jemanden hören, dass er kommt und sagt, nein, das stimmt nicht. Alle sind der Meinung, es gibt keine bessere Tat als den Dschihad fi sabilillah. Der Kampf mit der Waffe gegen den Kafir Salim, der Wörter nicht verstehen kann. Er versteht keine Wörter. Er versteht das nicht. Gibt es solche Kuffar? Ja? Jeder, in dessen Land die Kuffar eingekommen sind, um Muslime zu töten, versteht das sehr gut. Die Kuffar verstehen das nicht. Es gibt keine Sitzungen, keine Friedensverträge. Es gibt keine Friedensverträge für die. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Al-Muhim, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja? Und du kommst mit dieser Sünde vor Allah, Allah wird dir das verzeihen, inshallah ta'ala. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Außer du hast viele Sünden gehabt, hast darüber nicht gemacht, dann kommen und warst aber ein Muslim, weil durch das Alkohol trinken wird man kein Kafir, oder nicht? Ja? Bei wem wird man Kafir? Nein, ich meine bei Alkohol trinken. Wer sagt, dass Alkohol trinken Kufr ist? Die Khawarij. Die Khawarij. Und die Mu'tazila auch. Verstehst du mich? Ah, ja. Aber wenn er Muslim war, hat gebetet, hat keinen Schirk oder Kufr begangen. Und, ja? Halas, er ist ein Muslim. Und er hat viele schlechte Taten gemacht. Hat aber keine Tauba gemacht. Yawmul Qiyamah, wenn er kommt, ja? Seine schlechten Taten werden schwerer. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist eine andere Geschichte. Ja? Das ist eine andere Geschichte. Aber derjenige, der sich vom Schirk ferngehalten hat, das Wichtigste ist, er ist als Moslem gestorben. All das, was unter dem Schirk ist, wird Allah verzeihen, dem er möchte. Versteht ihr mich? Aber wenn du den Schirk begangen hast, du hast dein ganzes Leben gearbeitet, du glaubst, du tust was für Allah. Es gibt so viele reiche Leute. Du gibst im Monat, was weiß ich, 100 Euro, 50 Euro, 10 Euro. Manchmal gibst du was, manchmal gibst du überhaupt nichts. Fi sabilillah. Keiner sieht dich, Allah sieht dich, Alhamdulillah. Das ist das Wichtigste. Ha? Es gibt Leute, sie geben Tausende und Tausende. Hunderte von Tausenden gibt es, die Rialat geben, also Rial oder Dollarat oder Euro. Ha? Aber er begeht Schirk. Wird ihm dieses Geld irgendwas nützen? Nein, wallah, dieses Geld wird ihm gar nichts nützen. Er betet sein ganzes Leben, aber er begeht Schirk. Er ruft irgendeinem Scheich in seinem Gebet. Ja, Abdel Qadir Jelani, ja, alle seine Gebete, das ist alles umsonst gewesen. Und Yawmul Qiyamah wird er vor Allah stehen als Kafir. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alle seine Taten sind zerstört. Na. Zweite Sache. Sahibuhu kharijun min millati al-Islam halalu dami wal mal. Derjenige, der Schirk begeht, ja, die zweite Sache, warum der Schirk so gefährlich ist, ist aus dem Islam rausgetreten, sein Blut und sein Vermögen sind halal geworden. Ja? Versteht ihr mich? Sein einziger Schutz war La ilaha illallah. Das war sein Schutz, wie ein Schutzschild. Ja? Wenn er dieses La ilaha illallah zerstört hat mit dem großen Schirk, ja? Er ist erstens kein Muslim mehr, er ist aus der islamischen Umma ausgetreten, zweitens, sein Vermögen und sein Blut sind halal. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ فَاكْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ هَيْثُ وَجَتْتُمُوهُمْ. Wenn die verbotenen Monate zu Ende sind, dann tötet die Muschrikin überall, wo ihr sie fängt. Überall. Alles. Kein Friedensvertrag, gar nichts. Fangt die Muschrikin und tötet sie. Ja? Alles. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt das den Muslimen in Surat al-Tauba. Ja? Klingt komisch, ja? Ist aber so. La hawla wa la quwwata illa billah. Dritte Sache. In Allah ta'ala la yakbalu min al-mushriki amalan. Dritte Sache, warum der Schirk gefährlich ist. Allah nimmt von einem Mushrik eine einzige Tat an. Er kann 100 Millionen Euro kann er geben für Moscheen. Er sagt, ich werde mich einsetzen jetzt, dass alle Moscheen in Wien eine Minaret bekommen. Und dass keiner muss jetzt diesen Mitgliedsbeitrag bezahlen, Ich werde alles bezahlen, ich werde die Hodjas bezahlen, ich werde Koranschulen eröffnet auf meine Kosten und so. Nichts nützt ihm, wenn er diesen großen Schirk begeht, wenn er diesen großen Schirk macht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nichts wird von ihm, von einem Muschrik angenommen. وَمَا عَمِلَهُ مِنْ أَعْمَالٍ سَابِقَ تَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alle Taten, die er gemacht hat, gute Taten äußerlich, werden wie Staub zerstreut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden ihren Taten vortreten und wir werden sie wie Staub zerstreuen lassen. In alle Richtungen. Weg. Subhanallah. Ein Mann kommt und freut sich und so, ich habe 1 Million für Islam gegeben. Alles weg. Nichts. Nur Staub. Allahu Akbar. Wegen was? Wegen seinem Schirk. Warum wollte er den Schirk nicht lernen? Warum? Das Wichtigste für einen Muslim ist, dass du den Schirk lernst. Warum? Damit du dich von ihm fernhältst und dass du den Tauhid lernst, damit du ihn verwirklichst. Weil in Jannah wird niemals jemand anderer reinkommen als ein Muwahid. Einer, der den Tauhid verwirklicht hat. Einer, der mit dem nur Tauhid ist die einzige Sache, die dich in die Jannah reinbringt. Der Tauhid. Allahs tabaraka ta'ala Einzigartigkeit, dass du ihn so anbetest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir das beigebracht hat. Nicht irgendwie, ich mache es auf meine eigene Art. Ihr wisst, das erwähne ich immer wieder, aber das ist die Tatsache. Viele Muslime haben sich die Religion selbst gebastelt. So, haben ihre eigene Welt, haben sie in ihrem Kopf gebastelt. Ich lebe in meiner Welt, ich mache es so. Allah, mach, wenn du willst, mach es. Wirst in Jahannam sein. Aber unser Leben, unser System hat Allah subhanahu wa ta'ala uns schon was vorprogrammiert und der Prophet hat uns gezeigt, welcher ist der Weg, der zu Jannah führt. Und du brauchst dich überhaupt nicht müde machen oder dir Gedanken zu machen oder dir den Kopf zu zerbrechen. Gehorche dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und gehorche Allah tabarak wa ta'ala, Allah, und du bist gerettet. Ganz einfach, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Heute triffst du einen, er tut so, als wäre er irgendein islamischer Gelehrter. Er ist jetzt irgendwo in seiner geistlichen Transformation. Heute ist er mal so, morgen ist er so. Wie der Wind weht. Es gibt solche Leute. Nur bei uns gab es Hodjas. Hodja betet vor den Menschen in der Moschee. Er ist ein Spion von den Kommunisten. Von der kommunistischen Partei. Er kommt und schaut, redet mit den Menschen, die Leute leiten ihn ein zu Iftar, die leiten ihn zu Maulid ein und so. Er macht aber Evidenz. Wer sind die Leute, die beten in seiner Moschee? Wie denken sie über die kommunistische Partei? Wer ist von denen Mitglied, wer nicht? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Unterschied zwischen der kommunistischen Partei und den anderen Parteien ist der, dass die Kommunisten dich offen fertig gemacht haben, wenn du die rote Karte nicht nimmst. Also die rote Mitlingsbuch. Die machen dich fertig. Die machen dein Leben zur Hölle. Deine Kinder können nicht in die Schule gehen. Du wirst dein ganzes Leben irgendwo im Dorf bleiben. Und du wirst ein Niemand sein. Die werden dich bekämpfen. Willst du ein Muslim sein oder ein Kommunist? Klar und deutlich. Beides kann man nicht sein. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Aber die heutigen Kommunisten, die sich anders nennen, sie zwingen dich nicht. Sie sagen, wir geben dir Kinderbeihilfe, Sozialhilfe, wir geben dir dies, wir geben dir das. Wir lassen dich sogar deine eigene Religion ausüben. Aber du musst dich ein bisschen anpassen. Die neue Weltordnung, wir leben ja nicht damals. Damals ist man auf dem Kamel geritten. Heute kannst du einen Porsche fahren. Und die Liebe zu dieser Dunya, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat, in euren Herzen wird Wahn sein. Wahn. Die sagen, ja Rasulullah, was ist Wahn? Die Sahaba verstehen das Wort nicht. Er sagt, Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Die Liebe zu dieser Welt und das Verabscheuen des Todes. Also du verabscheust den Tod. Waren die Sahaba so? Nein, Allah, die Sahaba haben den Tod geliebt. Die haben den Tod fi sabilillah geliebt. Halas. Subhanallah. Schaut euch nach dem Tod des Propheten zusammen. Was waren also die Gedanken der Sahaba? Wir können es kaum erwarten, mit unserem Lehrer wieder zusammen zu sein. Mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir können es kaum erwarten. Ja? Ikrima ibn Abi Jahl in dem Kampf gegen die Römer. Er stellt sich zu den Sahabern und sagt, ich rufe all diejenigen, die gegen Mohammed s.a.w. gekämpft haben, wie ich damals. Ja? Und ich will, dass sie mir jetzt schwören, dass sie bis zum Tod kämpfen. 400 Leute aus seinem Stamm mit Ikrima, der Sohn von Abu Jahl, der gegen Propheten gekämpft hat. 400 kommen zu ihm und sagen, wir geben dir unser Wort, wir kämpfen bis zum Tod. Halas. Khalid ibn Walid sagt zu Ikrima, Ikrima, geh nicht, also stürz dich nicht so in die Römer. Wenn du getötet wirst, du bist einer der besten Kämpfer. Ja? Du bist so wert wie 1000 Männer. Die Menschen, die Muslime werden vielleicht, ihr Moral wird sinken, also das wird sie demotivieren. Ja? Motivation. Was sagt Ikrima? Er sagt, Allahu Akbar, ich habe gegen den Propheten gekämpft und bin nicht davon gerannt, ich soll jetzt von den Römern wegrennen. Wallahi, das wird niemals passieren. Ja? Und die haben sich in den Kampf gestürzt. Alas. Kein Zurück mehr. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Naam. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَكَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht wen hier an? Den besten aller Menschen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah spricht hier Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah, er spricht ihn an und sagt ihm, وَلَكَدْ أُوْهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Wir haben dir offenbart. Und denen, die vor dir waren, also dir als Propheten und den Propheten vor dir, haben wir eine Sache offenbart. Welche ist das? لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ أَمَلُكَ. Wenn du Schirk begehst, werden alle deine Taten zerstört werden. Allah sagt das zum Propheten. Das kann nicht passieren. Niemals. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala das dem Propheten sagt, wo bist du dann? Dann sagst du, was ist mit mir? Ich, der tagtäglich diese Reklamen im See, auf der Straße, du schaltest Fernsehen ein, A'udhu Billah. Ja. Sogar diese, ich habe es euch erzählt, dieser blöde Zeichentrickfilm, dieser SpongeBob. Ja. Er kommt raus aus diesem Restaurant und sagt, ich bin Burgergott. Und die Kinder schauen sich dann und sagen, Burgergott? Ein Gott vom Burger? Es gibt noch einen Gott? A'udhu Billah. Das? Ja. Mehr Götterei. Oder der ist ein Gott in dies, oder ein Gott in das, oder Gott der Liebe, oder Gott der Schönheit, Göttin der Schönheit, Uzubillah. Ja? Und die Kinder schauen sich diesen Mist im Fernsehen an, und dann, ja? Nur, dass es keinen Gott, dass es einen Gott gibt. Alle kämpfen gegen diese eine Idee, diese eine Ideologie. So nennt man das. Denn Tauhid nennt man Ideologie. Dass es nur einen Gott gibt. Wieso bekennt man nicht die Chinesen? Die Ratten anbeten und was weiß ich was. Wieso bekämpft man nicht die Hinduisten? Wieso bekämpft man diese anderen Völker nicht, die Mehrgötterei sind, die Muschikin? Wieso? Gegen die führt keiner Krieg. Man kämpft nur gegen die, die sagen, es gibt nur einen Gott. Allah subhanahu wa ta'ala. Nur einer ist anbetungswürdig. Nur gegen die führt man heute Kriege. Ja? All das, diese ganze Politik, dieses ganze Verderben der Menschen ist Kampf gegen einen Gott, gegen diese Idee. Obwohl das ist eine eingeborene Sache. Wie sagt man das? Angeboren. Du bist mit dieser Sache geboren, subhanallah. Und wenn sie es nicht schaffen, das Kind so richtig zu verderben, und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß in seiner Gnade, eines Tages siehst du, als Christ geboren, er schließt sich den Mubahidin an. Halas. Geboren in den USA, kämpft zusammen mit Taliban gegen Amerikaner. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ein richtiger Schlag in die Kafir-Fresse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Solltest du den Schirk begehen, werden alle deine Taten zerstört. Und du wirst bestimmt von den Verlorenen sein. Allah sagt es zum Propheten, solltest du den Schirk begehen? Deswegen haben die Muslime so Angst vor dem Schirk. Deswegen sprechen sie gegen die Regierungen, die in den sogenannten muslimischen, wir sagen muslimische Länder, aber wir sagen nicht islamische Länder. Da gibt es einen Unterschied. Muslimische Länder sind dort, wo viele Muslime leben oder wo die Mehrheit Muslime sind. Oder irgendwann einmal früher ein muslimisches Land war. Aber islamisches Land ist das Land, wo Koran und Sunna regiert. Deswegen sagen wir nicht islamische Länder. Dort, die regieren nicht mit Scharia, sondern sie regieren mit anderen Gesetzen. Deswegen heißt das nicht Darul Islam, sondern das heißt Darul Kufr. Ja? Darul Islam, das sind also präzise Begriffe in der Scharia. Darul Islam und Darul Kufr. Was sagen die islamischen Gelehrten? Was ist Darul Islam? Darul Islam ist dasjenige Land, wo die Scharia regiert, auch wenn die Bewohner Kuffar sind. Ja? Zum Beispiel Muslime erobern jetzt Serbien. Serben, Kuffar. Aber dort regiert das islamische Gesetz. Und die Serben haben sich unterworfen. Wir bleiben auf unserer Religion. Ja? Zahlen die Jizya. Und keiner zwingt uns, dass wir Islam annehmen. Oder? Wir haben unsere Freiheit. Wir haben unsere, wie sagt man das? Unsere Rechte. Halas. Dieses Land ist ein islamisches Land. Warum? Weil die Muslime damit regieren. Und Darul Kufr, das Land des Kufrs, ist dasjenige, das nicht mit Scharia regiert, auch wenn dort Muslime leben. Muslime leben dort. Zum Beispiel nehmen wir jetzt irgendein Land, wo Muslime sind, wo die meisten Muslime sind. Algerien. Ja? Wer regiert mit Algerien? Scharia oder regiert Bouteflika, dieser kleine Zwerg, den Franzosen als Präsidenten gegeben hat, dieser kleine Zwerg. Er regiert dort mit dem französischen Gesetz. Die Hauptsprache dort, neben Arabisch, ist Französisch. Deswegen wird es nie einen Algerier, der in die Schule gegangen ist, sage ich, finden, dass der nicht Arabisch, der nicht Französisch spricht. Das gleiche gilt in Marokko. Regieren die mit Scharia? Schämt sich, wenn er Arabisch spricht. Bitte? Schämt sich. Er schämt sich. Natürlich. Nicht nur das, sie haben es auch geschafft, dass man in diesen Ländern, dass die meisten nicht Arabisch sprechen. Er kann super Französisch, aber Arabisch kann er nicht. Kann, wallahi, wenn ein Algerier Algerisch spricht, also diese algerische Akzentdialekt, ich verstehe überhaupt nicht. Wenn ein Ägypter spricht, Ägyptisch, Masrisch, also Ägyptisch, ja, ich verstehe nicht, wallahi, ich verstehe nicht. Ja. Halas. Wenn die Tunesier sprechen, so untereinander, ich verstehe nichts, wallahi. Aber die Syrier, also die in Syrien, die sprechen Hocharabisch. Die sprechen, und die Libanesen sprechen Hocharabisch. Und diejenigen, die in den Universitäten studieren, die sprechen sowieso alle Arabisch. Zum Beispiel Abu Enes al-Shami, rahimahullah ta'ala, er hat nie also diese Dialekt gesprochen. Seine Mutter von klein aus hat sie ihm verboten, dass er Lehja spricht, also diesen Dialekt. Sondern immer Hocharabisch. Alle anderen Kinder sprechen diese Straßensprache. Er spricht Hocharabisch, als wäre er von einer Universität gekommen. Warum? Weil seine Mutter wusste das, dass das eine Falle der Kufari sie ist. Die meisten jetzt, wallahi, das ist die, ich will hier niemanden, wie sagt man das, diskriminieren. Aber gib denen, die nicht, also studiert haben, die arabische Sprache. Ich rede von den Arabern. Die Araber, die nicht arabisch studiert haben. Ja? Lass ihn etwas lesen aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten. Er versteht es nicht. Er versteht nicht, was das bedeutet. Ja? Es gibt manche, wallahi, wenn du hocharabisch redest, ja? Er glaubt, du liest Koran oder irgendwas. Wallahi. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gab einen Busfahrer in Kairo, und ein Student kommt zu ihm und spricht mit ihm Hocharabisch und so. Und er sagt zu ihm, Mushfahim Lug Englisier. Ich verstehe Englisch nicht. Mushfahim Lug Englisier. Also Mushfahim, das ist also eine La Afhamu Lugat al Englisiyyate. Und er sagt, Mushfahim Lug Englisier. Mush. Mish also, ma ayu shay. Mish, la hawla la quwwata illa billah. Vierte Sache, warum der Schirk so gefährlich ist, أن دخول الجنة عليه حرام وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Vierte Sache, warum der Schirk so gefährlich ist. Die Dschenne ist ihm verboten. Die Dschenne ist diesem Mann haram. Er wird die Dschenne niemals sehen. Ja? Und zweite Sache, er wird für die Ewigkeit in Jahannam sein. Ja? Deswegen ist dieser Schirk so verboten. Sagt Allah tabaraka ta'ala, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Derjenige, der Allah Schirk begeht, derjenige, der gegenüber Allah Schirk begeht, ja? فَكَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Demjenigen hat Allah die Jannah verboten. Verboten! Du kommst nicht rein. Was? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Ja? Und sein Platz, sein Verweil, wird das Feuer sein. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Und die Zalimun, was bedeutet Zalim? Der Ungerechte. Die Zalimin ist Mehrzahl. Zalim, Zalimin. Ja? Oder Zalimun. Die Ungerechten, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Und die Gerechten haben keinen Helfer. Die haben niemanden, der ihnen helfen kann. Warum nennt Allah subhanahu wa ta'ala hier zuerst sagt der Schirk? Ja? Wer den Schirk begeht, Allah hat ihn Jannah verboten. Und sein Verweil, sein Platz ist Jahannam, das Feuer. Und die Zalimin, die Ungerechten, werden keinen Helfer haben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala an einer anderen Stelle im Koran sagt, Inna shirka la zulmun azim. Der Schirk ist die größte Ungerechtigkeit. Sagt der Prophet s.a.w. über diese Ayah, Allah hat dich erschaffen und du betest jemand anderen an. Allah hat dich erschaffen und du gesellst ihm falsche Götter bei. Ja? Wenn du es absichtlich machst, dann bist du Pharaon. Ja? Wenn du es aber unabsichtlich machst, dann bist du wie die Muschrikin zur Zeit vom Prophet s.a.w. Aber Kafir bist du auf jeden Fall. Versteht ihr mich? Deswegen lernen wir den Tauhid, damit wir ihn verwirklichen, und den Schirk, dass wir uns von ihm lossagen, dass wir weit weg sind, dass wir niemals unter die Fahne des Schirks stehen, dass wir uns niemals stellen. Gestern, Juma, einer kommt rein, er hat ein T-Shirt, amerikanische Flagge auf seinem T-Shirt. Wallahi, amerikanische Flagge. Nicht so, so wie sie ist, sondern sie wurde ein bisschen so verschönert, so irgendwelche Skulpturen und so, und er kommt rein, so hat Muckis und so ein bisschen, ja? Kommt rein, ich sage zu ihm, du solltest wieder aufpassen, vielleicht bekommst du eine. Er sagt, warum? Ich sage, schau dich im Spiegel, du trägst eine amerikanische Flagge, was ist los mit dir, bist du verrückt? Das ist Kufr. Amerikanische Flagge tragen ist Kufr. Verstehen Sie mich, Barakallahu Fikum? Amerikanische Flagge ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist La ilaha illallah. Wer amerikanische Flagge trägt, ist das gleiche, wie wenn er einen Kreuz trägt. Versteht ihr mich, Barakallahu? Auch andere Flaggen. Ja? Auch andere Flaggen. Alle Flaggen, die nicht die Flagge des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Wie oft sehe ich Kinder, er trägt brasilianische Fußballdress, hier ist Kreuz. Es gibt auch brasilianische, gibt es ein Kreuz. Ja? Er merkt das überhaupt nicht. Sein Vater kümmert das sowieso nicht. Kauf ihn, Hauptsache er ist raus aus dem Haus. Ich soll im Park spielen gehen, Hauptsache er lässt mich in Ruhe. Ja? Allahu Akbar. Versteht ihr mich, Barakallahu? Das sind alles gefährliche Sachen. Wir tragen keine Flaggen. Flaggen sind bei uns verboten. Wir haben nur eine Flagge. Die Flagge des Tauhids. Was ist die Flagge des Tauhids? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Naam. Wie viel haben wir geredet? Wir haben 54 Minuten geredet. Wir hören hier auf, inshallah ta'ala. Ich sehe besser. Dann beginnen wir, inshallah ta'ala, nächstes Mal mit Nawaqid und Islam. Und da werden wir, inshallah ta'ala, versuchen, dass wir das Buch von Sulaiman bin Nasir al-Ulwan benutzen. Das Buch von Sheikh Sulaiman bin Nasir al-Ulwan. Er hat über Nawaqid und Islam, diese 10 Nawaqid und Islam, die Sheikh al-Islam ibn Taymi genannt hat, und Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er hat Kommentar auf diese 10 Nawakid, also diese 10 Taten, die den Menschen aus dem Islam rausbringen. Er hat Kommentar darauf geschrieben, also Erläuterung. An erster Stelle, ich nenne sie ganz kurz und dann hören wir auf mit Allahs Erlaubnis. An erster Stelle ist das der Schirk. Ja? Die erste Tat, die dich aus dem Islam rausbringt, definitiv, ist der Schirk. Zweite Sache ist, man ja'ala baynahu wa baynallahi wa sa'id. Derjenige, der zwischen sich und Allah einen Vermittler nimmt. Aywa, Das ist ein großes Problem, Wallah. Das ist ein Problem, Wallah. Ich weiß nicht, wie wir das lösen können, aber das ist ein Problem auf jeden Fall. Ich wollte diese Gruppe, die auch die Takfir sagen, die sind alle fast ein Kreuzträger. Und nein. Die machen Takfir auf jeden, die Kreuz. Nein, wir machen sowieso ein Takfir auf den, der Kreuz trägt. Ja? Aber das ist ein Problem, ob wir es wollen oder nicht. Ja? Aber es hat schon einen Unterschied zwischen dem, der ein Kreuz auf seine Brust gibt. Ja? Offensichtlich und klar und deutlich. Und diese Kennzeichen, die Kuffar gegeben haben. Aber jeder hat Wald oder kann kein Auto haben. Oder das. Das ist ein Problem. Es gibt keinen Zweifel. Versteht ihr mich? Wenn du auf dem Bus fährst, dann ist er doch ein Kreuz. Dann darfst du nicht mehr Bus. Ein Bruder in Graz hat kein Auto. Das ist so wie der Linie. Ja. Ein Bruder hier aus unserer Moschee hat das auch gemacht. Er hat das Kreuz weggetan und die Polizei hat ihn erwischt und sie haben ihn gezwungen, dass er den Kreuz noch einmal zeigt. Allahu mustan, Katastrophe. Aber es ist ein Problem, ob wir es wollen oder nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Wien, das ist die Flagge von Wien. Warum ist das die Flagge von Wien? Wer weiß das? Das bedeutet, ihr Türken, ihr seid bis hierher gekommen und hier hat euch der Kreuz aufgehalten. Schild ist das. Das Schild. Ihr konntet hier nicht weiterkommen. Also die Muslime, bis Wien seid ihr gekommen. Ah, weiter geht's nicht. Hier steht er. Deswegen ist das ein Zeichen. Allahu Akbar. Wollen wir schnell das durchlesen? Also derjenige, der zwischen sich und zwischen Allah einen Vermittler nimmt, ist Kufr. Ah? Ohne Meinungsverschiedenheit. Dritte Sache. Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Derjenige, der die Mushrikin nicht als Ungläubige annimmt, oder in ihren Kufr zweifelt, zum Beispiel du kommst jetzt und sagst, Allah, dieser Christ, der hat zwar gesagt, dass Jesus Sohn Gottes ist, aber ich kann nicht sagen, dass er ist so ein Ungläubiger. Dann bist du selber ein Ungläubiger. Allah sagt, قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثٌ. Allah sagt, Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von drei. Allah ist einer von drei. Allah sagt, dass du sagst, Allah, ich kann nicht sagen, er sagt, ich glaube an Gott, dann bist du selber ein Kafir. Wenn du nur zweifelst, dass er ein Ungläubiger ist, bist du selber einer. Ohne Meinungsverschiedenheit, du verleugnest Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Bis zum Zeitpunkt, bis er seine Meinung ändert, oder? Weil es gibt ja Brüder, die dann konvertieren. Das ist jetzt. Was meinst du? Naja, es kann sein, dass er bis zu einem Zeitpunkt jetzt diese Trinität auslebt und irgendwann einmal hat er vielleicht einen Zeitpunkt. Der Christentum ist Kufr. Ja. Judentum ist. Alles außer Islam ist Kufr. Ja? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْ. Wer eine andere Religion will außer den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen. Das sagen wir klar und deutlich. Ha? Dieser Zusammenhang, wenn er jetzt ein Kafir ist. Ist ein Kafir. Ja, wenn er den Kufr. Wenn er jetzt dann auf einmal konvertiert zum Islam. Dann ist er dein Bruder im Islam. Das hebt es auf. Na, dann ist er dein Bruder. Wenn er muss den Kufr verlassen, damit er Muslim wird. Weil er kann nicht Kafir sein und in den Islam reinkommen und er ist noch immer Kafir. Er ist kein Muslim. Zwei Voraussetzungen. La ilaha. Es gibt keine Gottheit. Er muss den Kufr verlassen. Illallah, außer Allah. Es gibt keine Gottheit, das angebetet werden darf, außer Allah. An erster Stelle muss er den Kufr verlassen und dann den Islam annehmen, damit er Muslim ist. Aber viele heute kommen, er nimmt den Islam angeblich an, den Kufr aber nicht, hat er nicht verlassen. Geht das? Nein, das geht nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Vierte Sache. Man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Derjenige, der glaubt, dass das System oder die Rechtleitung von jemand anderem besser ist als die Rechtleitung und das System des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So einer ist Kafir ohne Zweifel. Einer kommt und sagt, Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein weiser Mann, aber dieses System, was er gebracht hat, das System von Che Guevara oder das System von Fidel Castro oder von Marx oder Engels oder Atatürk oder ist besser. Ha? Kafir. Ohne Meinungsverschiedenheit. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Au. Anna hukme gairihi ahsanu min hukmi. Oder das Gesetz oder das Gericht von jemand anderen ist besser als das Gericht des Propheten. Ha? Zum Beispiel ich und du streiten. Ich und du streiten, nicht ich und du, sondern zwei Leute, zwei Muslime streiten. Wir werden niemals streiten mit Allahs Erlaubnis. Zwei Leute, zwei Muslime streiten. Und der eine sagt, wir kehren zurück zu Sunna, wir kehren zurück zu Mohammed, zu seinem Gesetz, damit wir unseren Streit lösen können. Er sagt, nein, lass uns zu den Juden gehen. Nein, lass uns zu den Christen gehen. Nein, lass uns, gehen wir zur Polizei, gehen wir zu, er ist ein Kafir. Er ist ein Kafir. Warum? Weil er will. Er will, dass jemand anderer zwischen zwei Muslime richtet. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf sich selber und sagt, ja? Fala wa rabbike la yu'minun. Allah schwört auf sich selbst und sagt, bei deinem Herrn, ich schwöre auf deinen Herrn. Ja? Allah schwört auf sich selbst, subhanahu wa ta'ala, jalla shanu. Ja? La yu'minun, sie glauben nicht. Sie glauben nicht, hatta yuhakimuke fima shajara bainahum, bis sie dich, o Mohammed, nicht als ihren Richter nehmen, dass du zwischen ihnen richtest. Zwei Muslime streiten, was machen wir? Gehen wir zu dem Weisen aus unserem Stamm? Es gibt solche in den ganz arabischen Ländern, in muslimischen Ländern. Ein Stamm hat den Ältesten, Oberhaupt, wenn die Stammesanhänger sich streiten, sie gehen zu ihm und er richtet mit irgendeinem Blödsinn oder er schmeißt Bohnen oder Knochen und sagt, ja, du musst ihm Kufr Habibi. Sondern was? Wir gehen zu der Rechtleitung des Propheten, alaihissalatu wassalam. Er ist unser Richter. Und damit ist die Sache, ja, gegessen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Naam. Wie derjenige, der das Gesetz des Taguts, wer dem Gesetz des Taguts Vorsprung gibt, ja, und nicht dem Gesetz des Propheten, ist ein Kafir, ohne Meinungsverschiedenheit. Fünfte Sache, man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wer irgendwas von dem hasst, womit der Prophet gekommen ist, ist ein Kafir. Du kommst und sagst, Wallah, das hasse ich. Wallah, das hasse ich. Irgendwas von der Sunna des Propheten. Wa in amile bihi, auch wenn er diese Sache in Tat umsetzt, wenn er es hasst, ist er ein Kafir. Ha? Wenn er es nicht macht, aus irgendeiner Schwäche, es aber für richtig empfindet und liebt und dem Propheten glaubt, ist ein Mu'min. Ja? Vielleicht macht er eine Sünde, vielleicht. Ja? Aber er ist ein Gläubiger. Er sagt, der Prophet hat alles richtig gemacht. All das, was zu mir kommt, von den Hadith, von den Überlieferungen, dass der Prophet das und das gemacht hat, dass er so gelebt hat, dass er so gegessen hat, dass er alles, dass er seine Haare so gekämmt hat. Ja? All das ist richtig und all das liebe ich. Auch wenn er es selbst nicht tut, er ist ein schwacher Muslim, aber er ist ein Muslim. Aber derjenige, der so einen Bart hat, er sagt, Wallahi, ich wünschte diesen Bart, ich hasse diesen Bart, aber ich muss es tragen, weil er ist ein Kafir, auch wenn er es trägt. Weil er hasst die Sünde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der andere rasiert sich, das ist eine Sünde, aber er liebt es, er sagt, Wallahi, wenn ich mir nur vorstelle, wie der Prophet ausgesehen hat, mit seinem langen Bart, mit seinem Turban, sallallahu alaihi wasallam, mit seinem Mihjam, mit seinem Stab, Allahu Akbar. Er liebt den Propheten Salaam. Er liebt den Propheten Salaam. Aber er hat eine Schwäche. Er ist ein Muslim. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aber der andere hasst irgendwas von der Sunna, auch wenn er selbst praktiziert. Er ist ein Ungläubiger. Sechste Sache. Man istahza'a bi shay'in mimma ja'a bihi Rasul. Wer Witze macht oder wer sich lustig macht über irgendwas, womit der Prophet Salaam gekommen ist, ist ein Kafir Ijma'en. Er macht Witze über den Islam. Er macht sich lustig über den Islam. Er sieht eine Frau mit Niqab auf der Straße und sagt, oh, Ninja, Ninja. Kafir, Kafir. Er sieht einen Muslim mit langem Bart und sagt, schau dir den an, das sieht aus wie ein Besen. Kafir, sofort. Er ist ein Ungläubiger. Sein Gebet ist ungültig. Er muss Allah darum bitten, dass er ihn verzeiht. Und diese Sache, er muss Tauba machen von dieser großen Sünde, die ihn aus dem Islam rausgebracht hat. Du kannst dich über jemanden, das ist Haram, eine große Sünde, wenn du dich über jemanden lustig machst, ihn als Person, das ist eine große Sünde. Aber wenn du dich über ihn lustig machst, wegen seinem Praktizieren des Islams, ist das Kufr. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das erste ist eine große Sünde. Große Sünde. Schaut, eine Sache dürfen wir niemals machen. Das ist ein Riesenfehler. Bei den meisten Muslimen heute. Sie sagen, ist das eine große Sünde oder eine kleine? Ist das Kufr oder? Es ist Haram. Es ist verboten. Wir machen nicht den Unterschied zwischen großen und kleinen Sünde. In dem Sinne, die großen machen wir nicht, die kleinen machen wir aber. Wir halten uns von allen Sünden fern. Ha? Versteht ihr mich? Wir machen nicht. Sünde ist, wir halten uns fern, was es uns angeht. Aber wenn es sich um einen anderen Muslim angeht, ha? Dann versuchst du ihm eine Entschuldigung zu finden. Verstehst du mich? Wenn du eine Sünde begehst, dann darfst du nicht sagen, naja, vielleicht, du darfst dich nicht entschuldigen. Du musst hart mit dir sein. Wie konntest du das machen? Wie konnte dir das passieren? Schämst du dich nicht? Allah sieht dich. Du musst dich selbst fertig machen. Du musst selbst mit dir abrechnen. Aber wenn es sich um einen anderen Muslim handelt, hat einen Fehler gemacht, dann musst du mit ihm, inshallah, versuchen, ihm eine Entschuldigung zu finden. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht konnte er nicht. Vielleicht, versteht ihr mich, barakallahu fikum, ihn mit ihm verurteilen, sowieso. Aber du darfst mit dem Urteil nicht voreilig sein, sondern du musst ihn Entschuldigungen finden. Verstehst du mich? Aber mit dir selbst, wenn du dir selbst Entschuldigungen findest, dann betrügst du dich nur. Da bist du der Scheitan. Der Scheitan hat dich besiegt. Naja, du konntest nicht. Schau, konntest du oder konntest du nicht? Na? Hajj zum Beispiel. Du hast wie viel Geld auf Konto? Hast Hajj nie gemacht? Hast die Möglichkeit, Hajj zu machen? Du sagst, aber es geht nicht, ich brauche dieses Geld. Ah, auf einmal fährt er 2011 ein neues Modell Auto. Hajj, Habibi, vielleicht stirbst du. Du hattest das Geld. Wenn du stirbst, dieses Geld wird jemand anderer nehmen, das Geld gehört nicht mehr dir. Dieses Geld ist nicht Sadaka. Wenn du stirbst, dieses Geld, was hinter dir hinterbleibt, ist nicht Sadaka. Sadaka ist das, was du freiwillig gibst. Das wird dir weggenommen, ob du es willst oder nicht. Dafür gibt es nichts, Habibi. Das wird weggenommen von dir. Allah, das gehört dir nicht mehr, Aslan. Versteht ihr mich? Na? Deswegen nützt das. Nützt dein Geld und geh Hajj. Versteht ihr mich? Ob du es kannst oder nicht, Allah weiß es. Aber dich selbst, dass du dich entschuldigst und du sagst, ich konnte nicht hin und her, das ist der Scheitan. Aywa? Manche Gründe sagen, heute gibt es keinen Hajj, weil es gibt, also ist das Gott, da ist nicht Islam. Nein. Hajj wird es immer geben. Der Prophet Sallam hat Umrah gemacht, obwohl die Muschikin mit Mekka regiert haben. Die Muschikin waren in Mekka. Der Prophet Sallam wollte in Mekka reinkommen. Es gab keinen Friedensvertrag. Wir kämpfen, wir sind auf Kriegsfuß. Alles. Aber jetzt wollen wir nicht kämpfen. Wir wollen jetzt reinkommen, Umrah machen, die Kaaba besuchen und wieder nach. Die haben gesagt, nein, hier kommt es nicht rein. Der Professor, wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen Mekka besuchen, Kaaba besuchen. Hier kommt es nicht rein. Alles. Dann haben sie gesehen, dass der Professor hartnäckig ist. Er will etwas. Wenn es der Friedensvertrag ist, Alhamdulillah. Ja? Die sind Friedensvertrag. Wir schließen einen Friedensvertrag, kommen aber nächstes Jahr und machen Umrah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Genau jetzt. Ja? Hajj bleibt bis Yomul Qiyam. Und den Hajj, wenn man die Möglichkeit hat, den Hajj zu machen, ist der Hajj wajib. Und er ist nicht nur wajib, sondern er ist ein Rücken. Buni al-Islamu ala khams. Der Islam ist auf fünf Sachen aufgebaut. Shahadatu an la ilaha illallah, wa iqamu salah, wa ita'u zaka, wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wer? Und Hajj verrichten, Hajjul Bayti man istata'a ilayhi sabila. Und Hajj verrichten für denjenigen, der die Möglichkeit hat, den Hajj zu machen. Was ist die Möglichkeit? Zwei Sachen. Finanzielle Möglichkeit und körperliche Möglichkeit. Nein, schuldenfrei, das ist keine Voraussetzung. Das hat jemand, das stimmt nicht. Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nicht mal Muschikin. Der Prophet Mekka erobert hat. Die Muschikin sind auch gekommen zu Mekka, zu Kaaba. Die Ungläubigen sind auch gekommen zu Kaaba. Erst später verbietet Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten und sagt, ab heute, ab dieses Jahr dürfen die Muschikin nicht mehr zu Kaaba kommen. An dem Hajj, wo der Prophet Hajj gemacht hat, sind auch Muschikin gekommen. Danach sagt Allah, ab dieses Jahr dürfen sich die Muschikin nicht der Kaaba nähern. Dass heute Muschikin zu Kaaba kommen, ist jetzt eine andere Geschichte. Aber du als einzelne Person hast die Möglichkeit, den Hajj zu verrichten nach Koran und Sunna. Du musst den Hajj verrichten. Du hast das Geld, du musst es machen. Halas. Das ist zweifellos. Manche kommen und sagen, okay, der Dschihad oder der Hajj. Ja? Wir zweifeln nicht, wenn der Dschihad auf dem Hukm ist, Fardul Ain, dann ist der das die beste Tat, die es gibt. Ja? Aber du sagst, ich habe jetzt kein Wasser, ich werde jetzt nicht beten. Ja? Beten musst du, Habibi. Auch wenn du kein Wasser hast. Wenn du kein Wasser hast, dann nimmst du Tayammum. Holla, aber beten musst du. Hajj, du sagst, wir haben jetzt Habibi, du, wenn du die Möglichkeit hast, Hajj zu machen, dann musst du. Du sagst, Wallahi, ich würde Dschihad gehen. Du kannst nicht in den Dschihad gehen, aber du kannst Hajj machen. Deswegen mach Hajj, du musst es machen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dass die Kuffar oder die Mushrikin kommen. Ich habe selbst gesehen, Iraner, die machen Tawaf und Kaaba und rufen Hussein, ja Hussein, ja Hussein, ja Zahra, ja Fulan, ja Shaitan. Ja? Wallahi. Sie machen Tawaf um die Kaaba und rufen ihm einen andere Götter, Uzubillah. Subhanallah. Aber das ist nicht deine Sache. Du bist gekommen, um Hab zu verrichten. Du bist gekommen, um die Kaaba zu besuchen. Ihr wisst ja, dass vor 25 Jahren, nicht vor 25 Jahren, vor 25 Jahren war die Geschichte von Juhayman. Also dieser Kampf in der Kaaba drinnen. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber eine schiitische Sekte, auch Batiniyye, haben den Hajar al-Aswad, den schwarzen Stein, aus der Kaaba gestohlen. Er war 25 Jahre nicht in der Kaaba. Es gab keinen schwarzen Stein. Die damaligen Gelehrten zu dieser Zeit, sie haben in den Büchern von Fiqh geschrieben, und falls der schwarze Stein da ist, dann tust du ihn küssen oder berühren. Falls er da ist. Ja? Erst später, nach 25 Jahren, haben sie ihn zurückgebracht. Nur einige Teile von dem schwarzen Stein. Jetzt, das Schwarze ist nicht der schwarze Stein alles, sondern nur einige kleine Teilchen, so kleine Teilchen, die sind ein bisschen rötlich. Das, was rundherum ist, ist irgendein Kunststoff oder irgendeine Masse, dass die kleinen Steine Teilchen zusammenhalten. Ja? Schaut euch die Gelehrten von den Schia. Er macht so, auf jeden Finger hat er nicht Gold, sondern einen Ring mit einem Stein, so. Wo dieser schwarze Stein gelandet ist. Wahrscheinlich bei Ayatollah Khomeini hat einen Ring, dieser Shaitan, Katalahumullah. Noch schnell ans Inshallah Ta'ala nennen wir das und dann hören wir auf. Naam. Siebente Sache, die Kufr ist bei allen Gelehrten, ist sicher. Die schwarze Magie. Alas? Die achte Sache, Muzaharatul Mushrikin wa mu'awanatuhum ala al-Muslimin. Das Helfen der Ungläubigen gegen Muslime. Dass du dich an die Seite der Kuffar gegen Muslime stellst, ist Kufr bei allen Gelehrten. Neunte Sache, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj an Schariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer glaubt, dass es jemandem erlaubt ist, dass er die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlässt. Wenn du denkst, es gibt einen Menschen, der nicht die Scharia des Propheten befolgen muss, er ist ein Kafir. Halas. Gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der nicht die Scharia des Propheten befolgen muss? Niemanden. Der Prophet hat Omar mit einer Seite aus dem Taurat gesehen und wurde ganz wütend. Sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, ja Omar, es gibt kein Taurat. Ja Omar, Wallahi, wenn Musa leben würde, er hatte keine andere Möglichkeit, als mich zu befolgen. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Der redet nicht, was er möchte, was ihm passt. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. Sondern er redet nur das, was ihm von Allah offenbart wird. خلاص. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Wenn du glaubst also, dass du sagst, Wallahi, mein Sheikh, hat so eine Position erreicht, er muss nicht mehr beten. Es gibt bei den Sufis, bei den extremen Sufis, solche, also, Titel. Er ist zu einem Grad gekommen, er sagt, er muss nicht mehr beten. Wali, Wallahi. In manchen Büchern sagen sie, er war so ein großer Wali, dass er nicht mehr fasten und beten musste. Und die sagen, Mashallah, er ist so hoch mit seinem Iman, er muss nicht mehr beten und fasten. Und zehnte Sache, Al-Irad an Dinillah, sich wegdrehen von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamahu wa la ya'malu bihi. Er lernt sie nicht und er Er lernt sie nicht und er praktiziert sie nicht. Das ist die zehnte Sache. Wer sich von dem Islam abwendet, so richtig. Er lernt den Islam nicht und er praktiziert ihn auch nicht. Wie viele solche angebliche Muslime kennt ihr? Ja? Unzählige, wallah. Er lernt den Islam nicht und er praktiziert ihn auch nicht. Du kannst mit ihm über alles reden. Über Fußball, über Fenerbahce, über Besiktas, über Barcelona, über alles. Nur kein Wort über Islam. Kein Wort über Abu Bakr. Kein Wort über Islam. Kein Wort über die Sira. Kein Wort über Akida oder über Fiqh oder über irgendeine Kleinigkeit. Es gibt keine Kleinigkeit im Islam, dass du zu ihm kommst und sagst, weißt du, was der Unterschied zwischen Hadith Sahih ist und Hadith Da'if? Ja? Das ist wie in Spanisch, Habib. Ja. Subhanallah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ أَعْرَدَ عَنْهَا. Allah sagt, gibt es einen größeren Ungerechten als denjenigen, der an Allah erinnert wurde und an Allahs Zeichen, an Allahs Ayat wurde er erinnert. ثُمَّ أَعْرَدَ عَنْهَا. Danach hat er sich von dem abgewendet. Ja? وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Und er hat vergessen, was seine Hände gemacht haben. Du erzählst ihm das. Was? Er hat sich von sich selbst abgewendet. Er hat sich von der Jannah abgewendet. Der Professor mir sagt, jeder wird in die Jannah kommen. Außer der es nicht will. Die Sahaba sagt, ja Rasulullah, wer will denn nicht in die Jannah kommen? Der Professor mir sagt, wer sich unterwirft, er kommt in die Jannah. Wer aber trotzt, also und nicht, wenn Asadi, also Asa ist. Bitte? Nicht Hossi, sondern dass du einfach, dass du nicht zuhörst, dass du nicht machst, was man dir sagt. Ungehorsam ist, Allahu Akbar. Wer ungehorsam ist, er ist derjenige, der nicht in die Jannah will. Halas. Ganz einfach. Barakallahu fikum. Ich bitte Allah, dass er mir und euch verzeiht. Und ich bitte Allah, tabarakatala, dass er uns von dem Schirk sauber macht. Dass er den Schirk von uns so weit entfernt, wie zwischen Himmel und Erde. Dass wir mit dem Schirk nichts zu tun haben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ich bitte Allah, tabarakatala, dass er uns zu sich nimmt, wenn wir den Tawhid richtig verwirklicht haben. Ich bitte Allah, tabarakatala, dass wir den Tawhid verwirklicht haben. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. اقذف النيران تحرق حرمانا حاربي ظلالا تعبد الصلبان حاربي ظلالا تعبد الصلبان يا جموع الحق ثوري بالوغى بركانا.